Professor Feuerbach in Kabinettsvorstand, derzeit Vorstand des Instituts für Philosophie an der Universität der angewandten Kunst in Wien, Gastprofessor in Chicago, Berlin, Zürich und Straßburg und wahrscheinlich habe ich einige dabei vergessen. Und mit einer endlosen Literaturliste und die letzten Werke von Herrn Pauler können Sie draußen am Buchstand ausgestellt sehen. Nun lassen Sie mich vielleicht mit einem kurzen Text zur Einführung beginnen. Wenn Sie einen Autor lesen, der schreibt, das Geld und Finanzwesen einer Nation sei so wichtig, als dass man das Abenteuer überlassen dürfe. Und die größte Gefahr gehe von der Staatsverschuldung aus, ein Land zu seiner Überzeugung müsse die Staatsschuld kontrollieren und gegebenenfalls zerstören, um nicht von ihr zerstört zu werden. Und eindringlich fordert den Einfluss populärer Verrücktheit und Verblendung zu entsagen, so würden Sie sich nicht wundern, wenn dieser Autor in einem zeitgeistigen Wirtschaftsjournal schreibt. Er wurde am 7. Mai 1711 geboren, es ist David Hume. Ein Mann, der übrigens ohne Arbeit gelebt hat. Und das Buch, mit dem er zu seiner Lebzeit Berühmtheit und auch Geld verdient hat, waren die Essays Moral and Political, später als Political Discourses herausgegeben. Und in einem Kapitel dieser Political Discourses beginnt er mit dem Satz: The more the masters can remove from us in place and rank, the greater liberty we enjoy. Das zur Einleitung zum Vortrag von Herrn Bayer über das Unendliche und das Gute der Herrensignifikanten in Philosophie, Alterskultur und Politik. Bitte. Ja, schönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die freundliche Einleitung und die freundliche Einladung, über die ich mich außerordentlich gefreut habe. Ich finde das großartig, dass es die Sektion Logik gibt. Und wir Älteren profitieren nicht nur von ihrem Elan, wie Kostlos gesagt hat, sondern auch von ihrer Expertise. Und ich finde, hier wird ein ganz wichtiges Feld abgedeckt, das die anderen sehr gut ergänzt. Und die haben das auch dringend nötig. Mit seinem Begriff des Herrensignifikanten S1 sowie mit dessen früher eingeführtem Synonym, dem Stepppunkt, bezeichnet Jacques Lacan etwas, das nicht nur auf Freuds Natur der Nachträglichkeit verweist, sondern das sich als Motiv an diversen entscheidenden Punkten der Philosophie finden lässt. Ich möchte hier zu Beginn einige solcher Punkte vorführen, um bestimmte Momente des Herrensignifikanten deutlicher hervortreten zu lassen. Zunächst ist der Herrensignifikant Lacan zufolge ein Signifikant in Gesellschaft anderer. Denn bekanntlich sind Signifikanten ja differenziell, darum muss es immer mehrere von ihnen geben, niemals nur einen einzigen. So gibt es auch keinen Herrensignifikanten ohne seine Untergebenen, die servilen Signifikanten des Wissens, S2, ganz so wie kein Herr ohne seine Lakaien existieren kann. Andererseits aber, und hier hört sich die Differentialität auf, so wie Lacans Anleihe bei de Saussure, ist der Herrensignifikant ein ganz besonderer. Er verkörpert als Element unter den anderen Signifikanten zugleich deren Gesamtheit. Dadurch erhalten die anderen Signifikanten von ihm, dem Herrensignifikanten, ihre Bedeutung. Als Teil, der das Ganze repräsentiert und dadurch den anderen Teilen deren Bedeutung verleiht, erinnert Lacans Herrensignifikant an jenes besondere Element, das Karl Marx in jeder Gesellschaftsformation ausgemacht hat. Marx schreibt 1857, ich zitiere: In allen Gesellschaftsformen ist es eine bestimmte Produktion, die allen übrigen und deren Verhältnisse daher auch allen übrigen Rang und Einfluss anweist. Es ist eine allgemeine Beleuchtung, worin alle übrigen Farben getaucht sind und sie in ihrer Besonderheit modifiziert. Es ist ein besonderer Äther, der das spezifische Gewicht alles in ihm hervorstehenden Daseins bestimmt. Zitat Ende. Ein Element, zum Beispiel das Grundeigentum, kann, wie Marx zeigt, in einer bestimmten Produktionsweise, etwa jener der Antiken oder der Feudalen, sogar die Industrie, deren Organisation und deren Eigentumsformen bestimmen. Es ist eine Produktion unter anderen und doch zugleich deren Allgemeines, deren allgemeine Beleuchtung, wie Marx schreibt, oder ihr besonderer Äther, wodurch Farbe oder Gewicht aller anderen bestimmt werden. Um die anderen Elemente richtig zu erkennen, muss die Theorie sich darum, wie Marx betont, an dieses Ausnahmeelement halten und mit dessen Darstellung als erstem beginnen. Wie die bestimmte Produktion bei Marx ist auch Lacans Herrensignifikant somit etwas Doppeltes. Einerseits Besonderes, andererseits Allgemeines. Einerseits Teil unter anderen Teilen, andererseits Ganzes über den anderen Teilen. Diese Verdoppelung eines Elements in Allgemeines und Besonderes erscheint mir wichtig zum Verständnis des Herrensignifikanten. Ich werde darauf noch zurückkommen. Zweitens hat Lacans Herrensignifikant eine zeitliche Dimension. Er ist das entscheidende Element einer Nachträglichkeit im Sinn Freuds. Er ist eine Gegenwart, die sich eine Vergangenheit zurechtlegt. Genauer gesagt, der Herrensignifikant ist jene Gegenwart, die bestimmte Elemente der Vergangenheit zu Ursachen erklärt, um in der Folge sich selbst als deren Wirkung darzustellen. Um dazu eine Parallele zu finden, kann man sich an Walter Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte halten. Benjamin schreibt dort, dass die feinen und spirituellen Dinge, um die es im Klassenkampf neben den rohen und materiellen Dingen auch geht, in diesem Klassenkampf anders zugegen seien, denn als Vorstellung einer Beute, die an den Sieger fällt. Sie sind vielmehr, Zitat Benjamin, als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf lebendig und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück. Zitat Ende. Auch bei Benjamin gibt es also das Motiv der Nachträglichkeit. Gegenwärtiges wirkt auf Zurückliegendes ein. Dementsprechend kann, so Benjamin, das Vergangene nicht einfach als etwas Fixes, Ruhendes begriffen werden. Vielmehr ist es selbst veränderlich, volatil und abhängig von der Zukunft. Nochmals Benjamin, Zitat: Wie Blumen ihr Haupt nach der Sonne wenden, so strebt Kraft eines Heliotropismus geheimer Art, das Gewesene der Sonne sich zuzuwenden, die am Himmel der Geschichte im Aufgehen ist. Auf diese unscheinbarste von allen Veränderungen muss sich der historische Materialist verstehen. Zitat Ende. Auch Lacans Herrensignifikant sorgt in solcher Weise dafür, dass das Vergangene, die Signifikanten des Wissens, durch seine Beleuchtung gleichsam sonnenblumenartig gedeiht. Durch ihn werden die Signifikanten des Wissens eigentlich erst zu solchen. Ohne ihn werden sie dagegen völlig redundant und in ihrem volatilen Charakter unbestimmt. Sie wären bestenfalls die typischen Elemente eines Handbuchs des nutzlosen Wissens. Die Signifikanten des Wissens existieren darum sozusagen in der Vorzukunft. Sie sind kein Wissen, sie werden erst eines gewesen sein, nachdem der Herrensignifikant sie beleuchtet bzw. wie Lacan sagt, gesteppt hat. Benjamin macht allerdings nicht nur auf diese in der Vergangenheit wirkende Kausalität aufmerksam, die von der aktuell siegenden Macht der Geschichte ausgeht. Er zeigt auch, dass es ein weiterer Effekt dieser Macht ist, eben diese ihre Kausalität zu verschleiern. Die siegende Gegenwart wird so tun, als wäre sie die legitime Erbin der gesamten Vergangenheit. Als wäre sie kein aktives, die Vergangenheit selektierendes und gestaltendes Element, sondern vielmehr deren passives Ergebnis, deren notwendige, einzige denkbare Konsequenz und Wirkung. Darum schreibt Benjamin, Zitat, in jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Dasselbe muss man in Bezug auf Lacans Herrensignifikanten bedenken. Zusätzlich zu seiner Retroaktivität besitzt der Herrensignifikant noch die Funktion, eben diese Retroaktivität zu verschleiern. Immer wenn der Herrensignifikant seine Aufgabe erfüllt hat, wird es darum so aussehen, als hätte man es bloß mit einer einfachen, vorwärts verlaufenden Kausalität zu tun, in der vergangene Ursachen eine gegenwärtige Wirkung hervorbringen. In Wahrheit jedoch war es der Herrensignifikant, der diese Vergangenheit erst mit ihrer scheinbaren Wirkungsmacht ausgestattet hat. von der er sich nun determiniert gibt. Das Ganze ist etwa so, wie wenn heute Politiker für bestimmte Entscheidungen Gutachten von ganz bestimmten, von ihnen ausgewählten Experten einholen, um dann sagen zu können, sie hätten nicht selbst entschieden, sondern würden nur dem Sachverstand der Experten folgen. Während nun die Retroaktivität als die symbolische Seite des Herrn Signifikanten bezeichnet werden könnte, in ihr zeigt sich ja die sozusagen typisch symbolische Wirksamkeit eines Allgemeinen auf seine besonderen Elemente, kann man andererseits die Verschleierung der Retroaktivität als die imaginäre Seite des Herrn Signifikanten auffassen. Slavoj Žižek hat darauf aufmerksam gemacht, dass genau an diesem Punkt die Übertragung ihre entscheidende Rolle spielt. Die Elemente der Vergangenheit, die scheinbar positiven Gründe für eine bestimmte Sache, sind in Wahrheit niemals ausreichend für das Zustandekommen dieser Sache. Es herrscht das Prinzip des unzureichenden Grundes. Ausschlaggebend ist eine Entscheidung des Subjekts, diese Gründe zu Gründen zu machen. Nicht die positiven Eigenschaften einer Person zum Beispiel sind ausschlaggebend dafür, dass wir sie lieben, sondern vielmehr unsere Entscheidung, uns von solchen Eigenschaften beeindrucken zu lassen und sie als Gründe zu werten. Wir selbst setzen sozusagen die Voraussetzungen für unsere Liebe, wie Žižek mit Hegel formuliert. Der Popsong von Portishead, Give Me a Reason to Love You, drückt diesen Sachverhalt recht deutlich aus. Zugleich ist es das Wesen der Übertragung, sich als ihr Gegenteil auszugeben, also anderen als sich selbst die Rolle der wirkungsmächtigen Ursachen zu übertragen. Die Übertragung verschleiert das Moment der subjektiven Entscheidung und gibt sich als objektiver Sachzwang aus, etwa, ich kann nicht anders, angesichts solcher Eigenschaften der geliebten Person muss man sie einfach lieben. Drittens ist der Herrensignifikant etwas, das eine Abfolge von Signifikanten beendet. Er steppt nicht nur, er stoppt auch. Wie Lacan hat auch Benjamin auf dieses Moment hingewiesen. Er schreibt, zitiere Benjamin, zum Denken gehört nicht nur die Bewegung der Gedanken, sondern ebenso ihre Stillstellung. Zitat Ende. Dieses Moment ist das vielleicht Entscheidende des Lacanschen Herrensignifikanten. Dank ihm jedenfalls bildet er sozusagen ein Schibolet gegenüber der aktuell vorherrschenden postmodernen Ideologie. Diese postmoderne Ideologie geht nämlich immer davon aus, dass die Dinge dann am besten wären, wenn sie niemals gestoppt würden. Die Postmoderne blickt immer nur auf die Anfänge des Bewegens der Gedanken. Scheinbar Natürliches soll als etwas Kulturelles erkennbar gemacht werden, vermeintlich Essentielles als etwas Konstruiertes. Alles scheinbar Feststehende soll in Frage gestellt werden. Doch dies soll niemals enden. Das Denken soll ständig in Bewegung bleiben, alles soll geöffnet werden, das Relativieren soll kein Ende haben, etc. Was die postmoderne Ideologie dabei übersieht oder vertuscht, ist allerdings, dass diese Bewegungen nur durch ihr Ende zu dem werden, was sie sind. Dass also, damit das Denken überhaupt ein Denken ist, die Gedanken einmal stillgestellt werden müssen und dass gerade um etwas wirksam relativieren zu können, das Relativieren ein Ende haben muss. Was der postmodernen Ideologie als Paradies von Vernunft und Hierarchiefreiheit erscheint, ist darum in Wahrheit eine Herrschaft blinder Pseudo-Vernunft und eines sich tarnenden Machtdiktats. Die Offenheit und Unabschließbarkeit, die der postmodernen Ideologie vorschwebt, ist darum, um eine Formulierung Hegels zu gebrauchen, eine schlechte Unendlichkeit. Man kann das sehen, wenn man eine bestimmte Figur des Herrn Signifikanten, die mir vor kurzem als eine in der antiken Philosophie auftretende, konstante, sich wiederholende Figur aufgefallen ist, mit bestimmten aktuellen Miseren vergleicht. Zum ersten Mal bemerkte ich die Figur des Herrn Signifikanten in seiner Funktion als Stopper in einem Satz von Epikur. Das Stoppen wird dabei durch eine Verdoppelung bewirkt. Es wird gestoppt, indem das zu Stoppende auf sich selbst angewendet wird. Epikur schreibt, ich zitiere, es gibt auch im kargen Leben ein Maßhalten. Wer dies nicht beachtet, erleidet Ähnliches wie derjenige, der in Maßlosigkeit verfällt. Zitat Ende. Das heißt also, auch die Mäßigung, die unser profanes Leben reguliert, kann Epikur zufolge zur Maßlosigkeit werden. Genau in dieser Situation übrigens leben wir gegenwärtig. Wir mäßigen uns heute maßlos. Um dies aber zu verhindern, müssen wir die Mäßigung verdoppeln und sie auf sich selbst anwenden. Wir müssen sie als Adverb dem Verbum voranstellen und uns auf maßvolle Weise mäßigen. Wenn also die Mäßigung nicht verdoppelt wird, wenn man sie nicht, wie es konsequent ist, auch auf die Mäßigung selbst anwendet und sich also maßvoll mäßigt, dann gerät man in einen obszönen Exzess des Maßhaltens und des fundamentalistischen Gesundheitsfanatismus. Damit die Mäßigung wirklich eine ist, müssen wir sie an einem ganz bestimmten Punkt stoppen. Gerade wenn wir die Mäßigung ernst nehmen, müssen wir sie als eine Anordnung begreifen, der Mäßigung an einem bestimmten Punkt Einhalt zu gebieten. Die symbolische Ordnung der Mäßigung verdoppelt sich hier, dem Doppelsinn des französischen Wortes ordre entsprechend, in Ordnung einerseits und in die Anordnung zum Stoppen, zum Überschreiten der symbolischen Ordnung andererseits. Somit ist die Figur der Verdoppelung der symbolischen Ordnung in die beiden Seiten von Ordnung einerseits und Anordnung zur Überschreitung andererseits entscheidend dafür, dass es überhaupt eine symbolische Ordnung gibt. Wenigstens eine, die ihren Namen verdient, weil sie nämlich die zentrale Funktion erfüllt, welche die Psychoanalyse ihr zuerkannt hat, nämlich dem Lustprinzip zu dienen. Denselben Gedanken habe ich dann bei dem stoischen Satiriker Juvenal wiedergefunden, der ihn in Bezug auf das Leben formuliert. Juvenal schreibt, ich zitiere kurz, betrachte es als die größte Schandtat, das nackte Leben höher zu stellen als die Scham und um des Lebens willen die Gründe, für die es sich zu leben lohnt, zu verlieren. Zitat Juvenal Ende. Auch Juvenal verdoppelt. Man könnte seinen Aufruf etwa wie folgt paraphrasieren. Du musst auf lebendige Weise leben. Denn nur zu leben, um jeden Preis am Leben zu bleiben, das ist nach Juvenals Einsicht überhaupt kein Leben. Auf dieses Pseudo-Leben trifft vielmehr das zu, was die Wiener Band Triolepsi in ihrem schönen Lied Sturm wie folgt schildert. Ich zitiere Triolepsi. Sie haben uns das Leben verdurben. Irgendwie sind wir alle Parteia, weil wer alle und ständig nur Federn hat, dem wachsen keine Fliegen mehr. Sie haben uns das Sterben verboten, irgendwie haben wir alle einen Schiss, vegetieren wir die lebenden Toten, weil das Tod 4 halt auch gestorben ist. Zitat Ende. Hier lässt sich übrigens auch sehen, wie die antike Figur der Verdoppelung zusammenhängt mit einem anderen Aspekt des Herrn Signifikanten, nämlich mit dessen befreiender, relativierender Funktion. Slavoj Žižek hat auf diese Funktion in einem Kommentar zu einer Bemerkung Lacans über eine Szene in einem Drama von Jean Racine hingewiesen. Als der hohe Priester Joad in diesem Drama von dem Rebellen Abner gefragt wird, ob er denn keine Angst habe, sich an der gefährlichen Verschwörung gegen den König zu beteiligen, antwortet er, ich fürchte Gott, lieber Abner, und außer dieser Furcht habe ich keine weiteren. Der Signifikant Gottesfurcht fungiert hier, wie Žižek gezeigt hat, als Herrensignifikant. Er ermöglicht es dem hohen Priester, jegliche Furcht abzuschütteln. Weil er diesen Signifikanten setzt, kann er alle anderen, die vielen S2, die ihm die Gefährlichkeit seines Vorhabens bewusst machen, relativieren. Weniger religiöse Menschen haben dasselbe mit Hilfe anderer Herren Signifikanten erreicht. Der Kommunist Eugen Leviné zum Beispiel tat dies, indem er sich selbst, wie alle Kommunisten, als Tote auf Urlaub begriff. Wenn man sich denkt, dass man schon gestorben ist und nur noch ein paar Urlaubstage für politische Erledigungen übrig hat, wird man mit der Todesfurcht lockerer umgehen können. Bei Juvenal schließlich ist es, wie wir gesehen haben, das Signifikant Leben selbst, der die Angst, das Leben zu verlieren und die entsprechenden Bestrebungen, es zu bewahren, relativiert. Genau diese Fähigkeit zur Relativierung ist der Postmoderne verloren gegangen, eben weil sie bestrebt ist, alles zu relativieren und den Herdensignifikanten um jeden Preis zu vermeiden. Sie ist unfähig, auf relativierende Weise zu relativieren. Ihr Relativieren ist vielmehr maßlos, universell und absolut. Eben darum aber sind wir von Scheinprioritäten, die plötzlich wie Pop-ups auftauchen, völlig gebannt. Fragen der Gesundheit, der Sicherheit oder der Nachhaltigkeit beeindrucken uns dermaßen, dass wir willfährigst bereit sind, dramatische Eingriffe in unsere Bürgerrechte, Verletzungen unserer Würde und staatliche Repressionen in Kauf zu nehmen. Dieselbe Figur der Verdoppelung als Erscheinungsform des Herrensignifikanten zeigt sich zum Beispiel auch bei dem Stoiker Epiktet, der darauf hinweist, dass es im Leben weniger darauf ankommt, eine gute Rolle zu haben, als sie gut zu spielen. Auch diese Bemerkung kann man direkt gegen eine postmoderne Misere richten. Gegen den Narzissmus nämlich, jener offenbar unabschließbaren Selbstkonstruktion, mit der wir viele Zeitgenossen aller Geschlechter und Zwischenstufen derzeit beschäftigt sind. Das Kränkende, vor dem sie durch ständiges Weiterkonstruieren zu flüchten versuchen, ist der Umstand, dass auch die gute, die völlig wunschgerechte Rolle immer noch eine Rolle wäre. Und dass man darum immer noch lernen müsste, sie zu spielen. Selbst in der besten Rolle kann man sich noch bestens blamieren. Dieses Element von Alterität der Rolle kann durch Konstruktion niemals wettgemacht und in narzisstische Ich-Konformität überführt werden. Diese narzisstische Unfähigkeit, mit der Alterität von Rollen zurechtzukommen, ist meines Erachtens die Ursache für die typisch postmoderne Kultur der Klage und der Beschwerde, der Culture of Complaint, wie Robert Hughes das genannt hat. Worüber sich gegenwärtig so viele beschweren, das ist immer das vermeintliche Glück und der Genuss des anderen. Dieses Glück aber ist deshalb so unerträglich geworden, weil wir den anderen nicht mehr als öffentliche Rolle, als Public Man wahrnehmen, sondern als Privatperson. Darum gönnen wir ihm sein Glück nicht. Solange wir den anderen als Träger einer Rolle begriffen, stellten wir uns vor, dass er in seinem Glück einer Verpflichtung folgt, die sich aus dem Auftreten im öffentlichen Raum ergibt. Die Raucherin zum Beispiel konnte so verstanden werden als eine Person, die sich in der Öffentlichkeit verpflichtet fühlt, durch Eleganz und entspannte Ruhe anderen angenehm zu sein. Ihr Glück erschien uns dadurch zugleich als unseres. Es war solidarisch teilbar. Wenn wir den anderen jedoch nicht mehr als Spieler einer Rolle begreifen, sondern als pure Verkörperung seiner privaten Existenz, seiner sogenannten Identität, beziehungsweise dessen, was die Postmoderne auch gerne als seine Kultur bezeichnet, dann wird der Genuss des anderen nicht mehr als sein Gehorsam gegenüber einer kulturellen Pflicht, sondern vielmehr als obszönes Nachgeben gegenüber einer privaten Neigung aufgefasst. Nun haben wir den anderen homogenisiert. Er besteht für uns nur noch aus Privatem und das können wir an ihm nicht leiden. Das soll er bitte zu Hause machen. Weil wir aufgrund unserer narzisstischen Leidenschaften die Alterität und soziale Materialität von Rollen nicht wahrhaben wollen, halten wir gerade das Symbolische am anderen für etwas Imaginäres. Darum können wir sein Glück nicht dulden und fordern die polizeiliche Säuberung des öffentlichen Raumes von den Spuren jeglichen Glücks. Mit dieser Glücksfeindlichkeit aber setzt wohl auch unsere politische Lähmung ein. Denn wenn man nicht mehr imstande ist, sein eigenes Glück einzufordern, hat man wohl jeden politischen Antrieb verloren. Der Gedanke, dass eine Sache nur durch Verdoppelung zu erreichen ist, während sie unverdoppelt in den Widerspruch gerät, und dass die Verdoppelung darum geeignet ist, eine Sache durch sich selbst zu stoppen bzw. zu retten, dieser Gedanke findet sich freilich prominent bei Hegel formuliert. Um die Pointe des antiken Herrn Signifikanten und seiner Verdoppelungsfigur richtig zu erfassen, müssen wir uns allerdings den Unterschied dieser Figur zu der Hegelischen klar machen. Man kann das zum Beispiel am Motiv des Zweifels zeigen. Bei Hegel würde der Zweifel konsequent durchgeführt und das heißt verallgemeinert schließlich an sich selbst zweifeln. Hegel nennt das auch Verzweifeln und so würde sich der Zweifel selbst aufheben. Ganz anders aber verfahren in diesem Punkt zum Beispiel Sigmund Freud und Ludwig Wittgenstein, die in dieser Hinsicht als Erben der antiken Verdoppelungsfigur aufgefasst werden können. Sigmund Freud bemerkt in seiner 30. Vorlesung, ich zitiere kurz, wenn man sich für einen Skeptiker hält, tut man gut daran, gelegentlich auch an seiner Skepsis zu zweifeln. Zitat Freud, Ende. Ganz ähnlich schreibt Wittgenstein, Zitat, ein Zweifel ohne Ende ist nicht einmal ein Zweifel. Zitat Ende. Freud und Wittgenstein verdoppeln also den Zweifel. Sie wenden ihn gegen sich selbst und fordern vom Skeptiker auf skeptische Weise skeptisch zu sein. Das Entscheidende an Freuds und Wittgensteins Verdoppelung im Gegensatz zu der Hegels ist jedoch, dass bei ihnen die Verdoppelung vor der Verallgemeinerung kommt. Bei Hegel zweifelt der Zweifel erst dann an sich selbst, nachdem er an allem anderen gezweifelt hat. Die Verdoppelung ist bei Hegel ein Effekt der Verallgemeinerung. Bei Freud und Wittgenstein dagegen tritt die Verdoppelung als Stopper auf. Die Verdoppelung ist dazu da, um Verallgemeinerung zu verhindern. Denn nur ohne Verallgemeinerung, nur in seiner Endlichkeit, nur wenn er nicht an allem zweifelt, ist der Zweifel überhaupt ein Zweifel. Nur das Herrn-Signifikant als Stopper kann verhindern, dass der Zweifel sich selbst aufhebt. Zum Abschluss meines Vortrags möchte ich nach den bereits erwähnten postmodernen Miseren noch auf eine aktuelle politische Situation eingehen, in der sich, wie mir scheint, die typisch postmoderne Vermeidung von Herrn-Signifikanten besonders fatal bemerkbar macht. Der Machiavelli-Biograf Hertwig Münkler hat soeben in einem Interview darauf hingewiesen. Die aktuelle Politik zeichnet sich durch eine Scheu vor Entscheidungen aus, durch einen Mangel an jener Entscheidungskraft, die Machiavelli als Virtu bezeichnete und die er angesichts einer von den unberechenbaren Mächten Glück und Gelegenheit, Fortuna und Occasione für unerlässlich hielt. Münkler beschreibt, dass die aktuellen Politikerfiguren regelmäßig Gestalten aus der zweiten Reihe seien, Ministranten und keine Minister oder, wie wir auch sagen könnten, Sachbearbeiter und keine Führungskräfte, Repräsentanten von S2 und keine von S1. Diese Leute glauben, so Münkler, durch Abwarten und Planung vollständig rationale Entscheidungen treffen zu können und bemerken nicht, dass gerade das Abwarten selbst eine Entscheidung ist und irrationales Handeln darstellt. Ich meine, dass an diesem Punkt eine der charakteristischen reaktionären Mächte der Gegenwart ihr Handlungsfeld bekommt. Überall dort, wo politische Entscheidungen vermieden werden, nistet sich eine Bürokratie ein, die das Fehlen von Entscheidungen, die Abwesenheit von S1 durch eine Fülle von scheinbar sachlichen Surrogaten S2 zu kompensieren versucht. Ja, die von der Behauptung lebt, dass dies die einzig legitime Existenzform dieser Entscheidung wäre. Denken Sie doch zum Beispiel an den Versuch einer europaweiten Angleichung der Hochschulsysteme, die sogenannte Bologna-Reform. Wäre das nicht eine Sache politischer Entscheidung gewesen? Hätte man nicht sagen müssen, ihr Briten habt ein zweistufiges System mit einmal 4 Jahren Bachelor und dann 2 Jahren Master und wir Österreicher haben ebenfalls ein zweistufiges System mit 4 Jahren Magister und dann 2 Jahren Doktor und wir beschließen jetzt in einem Akt von Mutual Trust darauf zu setzen und zu erklären, dass euer System, auch wenn es anders heißen mag, dem unseren gleichwertig ist. Anstatt das zu tun, vermeidet man einen solchen Akt und bemüht sich auf bürokratischer Ebene um eine Angleichung der Systeme. Man nimmt dabei sogar in Kauf, gegen die eigene Deklaration von Bologna 1999 zu verstoßen, die allen Partnern ein zweistufiges System empfahl, und führt stattdessen glatt ein dreistufiges ein, das nun aus Bachelor, Master und PhD besteht. Nur damit man gleiche Bezeichnungen hat, auch wenn diese in Wahrheit nun wieder völlig Verschiedenes gleich bezeichnen. Die Ersetzung von Entscheidungen durch Verwaltungen führt freilich nicht zur Vermeidung von Willkür und zur Rationalität, sondern zu einer blinden Willkür und völligen Irrationalität. Man kann es wohl am deutlichsten an einer in verschiedenen Zusammenhängen auftretenden Struktur erkennen, die man vielleicht mit dem folgenden Vergleich verdeutlichen kann. In seinem schönen Buch mit dem Titel »Männer und Frauen passen nicht zusammen, auch nicht in der Mitte« rechnet Malte Welding vor, dass die Chance, bei einem Datingportal eine Antwort auf eine Nachricht zu erhalten, nur bei 1% liegt. Er rät darum, zitiere, daten Sie also lieber kostenlos, denn das Geschäftsmodell eines Datingportals ist nicht, Leuten dabei zu helfen, einen Partner zu finden. Das Geschäftsmodell besteht darin, für die Suche bezahlt zu werden. Und je länger die Suche dauert, desto mehr verdient das Unternehmen. Zitat Welding Ende. Genau dasselbe gilt für die meisten unserer bürokratischen Apparate. Weil Entscheidungen unterlassen wurden, hat man stattdessen Verwaltungen ins Leben gerufen, die die entsprechenden Probleme beheben sollen. Nun hängt aber die Existenz dieser Verwaltungen eben vom Fortbestand dieser Probleme ab. Die Folge ist klar. Alle diese Apparate werden immer ihr Bestes tun, um jene Missstände am Leben zu erhalten, zu deren Beseitigung sie angeblich da sind. So erstaunt es zum Beispiel nicht, dass die Angleichung von europäischen Studiensystemen mit Hilfe von sogenannten ECTS-Punkten, die man seit 1994 mit enormem Aufwand und unter Einsatz von zehntausenden Verwaltungskräften in Europa in Angriff genommen hat, bis heute nicht erfolgreich beendet werden konnte. Vielmehr wurde der Studierendenaustausch dadurch immer schwieriger und fast alle europäischen Universitäten haben bis heute noch ECTS-Beauftragte. Sie und ihre Äquivalente hindern uns mit Erfolg daran, zu begreifen, dass das Leben dasjenige ist, was passiert, während wir auf etwas ganz anderes warten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.